Dann versuchen wir unser Glück mal mit einem neuen Buch. Und das heißt Der 35. Mai und ist von Erich Kästner. Erstes Kapitel. Es war am 35. Mai. Es war am 35. Mai. Und da ist es natürlich kein Wunder, dass sich Onkel Ringelhut über nichts wunderte. Wäre ihm, was ihm heute zustoßen sollte, auch nur eine Woche früher passiert, er hätte bestimmt gedacht, bei ihm oder am Globus seien 2 bis 3 Schrauben locker. Aber am 35. Mai muss der Mensch auf das Äußerste gefasst sein. Außerdem war Donnerstag. Onkel Ringelhut hatte seinen Neffen Konrad von der Schule abgeholt und jetzt liefen beide die Klassisstraße entlang. Konrad sah bekümmert aus. Der Onkel merkte nichts davon, sondern freute sich aufs Mittagessen. Ehe ich aber mit dem Erzählen fortfahre, muss ich eine familiengeschichtliche Erklärung abgeben. Also, Onkel Ringelhut war der Bruder von Konrads Vater. Und weil der Onkel noch nicht verheiratet war und ganz allein wohnte, durfte er an jedem Donnerstag seinen Neffen von der Schule abholen. Da aßen sie dann gemeinsam zu Mittag, unterhielten sich und tranken miteinander Kaffee und erst gegen Abend wurde der Junge wieder bei seinen Eltern abgeliefert. Diese Donnerstage waren sehr komisch, denn Onkel Ringelhut hatte doch keine Frau, die das Mittagessen hätte kochen können. Und sowas Ähnliches wie ein Dienstmädchen hatte er auch nicht. Deshalb aßen er und Konrad donnerstags immer lauter verrücktes Zeug. Manchmal gekochten Schinken mit Schlagsahne oder Salzbrezel mit Preiselbeeren oder Kirschkuchen mit Senf. Englischen Senf mochten sie lieber als deutschen, weil englischer Senf besonders scharf ist und so beißt, als ob er Zähne hätte. Und wenn ihnen dann so richtig übel war, guckten sie zum Fenster hinaus und lachten derartig, dass die Nachbarn dachten, Apotheker Ringelhut und sein Neffe sind leider wahnsinnig geworden. Naja, sie liefen also die Klassisstraße entlang und der Onkel sagte gerade, was ist denn mit dir los? Da zupfte ihn jemand am Jackett. Und als sich beide umdrehten, stand ein großes, schwarzes Pferd vor ihnen und fragte höflich, haben Sie vielleicht ein Stück Zucker bei sich? Konrad und der Onkel schüttelten die Köpfe. Dann entschuldigen Sie bitte die Störung, meinte das große, schwarze Pferd, zog seinen Strohhut und wollte gehen. Onkel Ringelhut griff in die Tasche und fragte, kann ich Ihnen mit einer Zigarette dienen? Danke, nein, sagte das Pferd traurig. Ich bin nicht Raucher. Es verbeugte sich förmlich, trabte dem Albertplatz zu, blieb vor einem Delikatessengeschäft stehen und ließ die Zunge aus dem Maul hängen. Wir hätten den Gaul zum Essen einladen sollen, meinte der Onkel. Sicher hat er Hunger. Dann sah er den Neffen von der Seite an und sprach, Konrad, wo brennt's? Du hörst ja gar nicht zu. Ach, ich hab einen Aufsatz über die Südsee auf. Über die Südsee, rief der Onkel, das ist aber peinlich. Entsetzlich ist es, sagte Konrad. Alle, die gut rechnen können, haben die Südsee auf. Weil wir keine Fantasie hätten. Die anderen sollen den Bau eines 4-stöckigen Hauses beschreiben. Sowas ist natürlich eine Kinderei gegen die Südsee. Aber das hat man davon, dass man gut rechnen kann. Du hast zwar keine Fantasie, mein Lieber, erklärte Onkel Ringelhut, doch du hast mich zum Onkel und das ist genauso gut. Wir werden deinem Herrn Lehrer eine Südsee hinlegen, die sich gewaschen hat. Dann trat er mit dem einen Fuß auf die Fahrstraße, mit dem anderen blieb er oben auf dem Bürgersteig und so humpelte er neben seinem Neffen her. Konrad war auch nur ein Mensch. Er wurde vergnügt. Und als der humpelnde Onkel einen der Vorübergehenden grüßte und kaum war der Mann vorbei, sagte, Pfui Teufel, das war mein Gerichtsvollzieher, da musste der Junge kichern, als würde er gekitzelt. Als sie beim Onkel angekommen waren, setzten sie sich gleich zu Tisch. Es gab gehackten Speckkuchen und ein bisschen später Fleischsalat mit Himbeersaft. Die ollen Spartaner aßen sogar Blutsuppe, ohne mit der Wimper zu zucken, sagte der Onkel. Wie schmeckt's, junger Freund? Scheußlich schön, gab Konrad zur Antwort. Tja, man muss sich abhärten, bemerkte der Onkel. Als Soldaten bekamen wir Nudeln mit Hering und als Studenten Reis in Sacharin gekocht. Wer weiß, was man euch, wenn ihr groß seid, zumuten wird. Drum isst, mein Junge, bis dein Magen Hornhaut kriegt. Und damit goss er ihm noch einen Löffel Himbeersaft über den Fleischsalat. Nach dem Essen guckten sie erstmal eine Viertelstunde aus dem Fenster und warteten, dass ihnen schlecht würde. Aber daraus wurde nichts. Und dann turnten sie. Der Onkel bugsierte den Neffen auf den großen Bücherschrank und Konrad machte dort oben den Handstand. Moment, sagte Ringelhut, bleibt mal eine Weile verkehrt herum stehen. Er ging ins Schlafzimmer, brachte sein Federbett angeschleppt und legte es vor den Bücherschrank. Dann kommandierte er. Hoppla! Und Konrad sprang in der Hocke vom Schrank herunter aufs Federbett, das am Boden lag. Großartig, rief der Onkel, nahm ein wenig Anlauf und sauste in der Grätsche längs über den Tisch. Unmittelbar danach hörten sie unter sich einen dumpfen Knall und anschließend viel Geklirr. Der Onkel sagte ergriffen, das war Mühlbergs Kronleuchter. Sie warteten ein paar Minuten, aber es klopfte niemand und es klingelte auch nicht. Wahrscheinlich sind Mühlbergs nicht zu Hause, meinte Konrad. Und dann klingelte es doch. Der Junge rannte hinaus, öffnete und kam blass zurück. Das große schwarze Pferd steht draußen, flüstert er. Herein damit, befahl Onkel Ringelhut, und der Neffe ließ das Tier eintreten. Es zog den Strohhut und fragte, störe ich? Kein Gedanke, rief der Onkel, bitte nehmen Sie Platz. Ich stehe lieber, sagte das Pferd. Fassen Sie das nicht als Unhöflichkeit auf, aber wir Pferde sind zum Sitzen nicht eingerichtet. Ganz wie Sie wünschen, meinte der Onkel. Darf ich übrigens fragen, was uns die Ehre Ihres Besuchs verschafft? Das Pferd blickte die beiden mit seinen großen, ernsten Augen verlegen an. Sie waren mir von allem Anfang an so sympathisch, sagte er. Ganz unsererseits, erwiderte Konrad und verbeugte sich. Haben Sie übrigens immer noch Appetit auf Würfelzucker? Er wartete keine Antwort ab, sondern sprang in die Küche, holte die Zuckerdose ins Zimmer, legte ein Stück Zucker nach dem anderen auf die Handfläche und das Pferd fraß ohne abzusetzen circa ein halbes Pfund. Dann atmete es erleichtert auf und sagte, Donnerwetter nochmal, das wurde aber höchste Zeit. Besten Dank, meine Herren. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Ich heiße Negro Caballo. Ich trat bis Ende April in Zirkus Sarasani als Rollschuhnummer auf. Dann wurde ich aber entlassen und seitdem habe ich nichts mehr verdient. Ja, ja, sagte Onkel Ringelhut, es geht den Pferden wie den Menschen. Diese verflixten Autos, fuhr Negro Caballo fort. Die Maschinen richten uns Pferde völlig zugrunde. Denken Sie nur, ich wollte mich sogar als Droschkengaul vermieten, obwohl ich ja eigentlich ein Pferd mit Gymnasialbildung bin. Aber nicht einmal der Generalsekretär vom Reichsverband der Droschkenpferde konnte mich unterbringen. Und das ist bestimmt ein einflussreiches Pferd. Im Übrigen fährt dieses Rhinoceros von einem Gaul selber Auto. Unter solchen Umständen braucht man sich freilich über gar nichts mehr zu wundern, erklärte Onkel Ringelhut kopfschüttelnd. Sie sind ein netter Mensch, sagte das Pferd gerührt und schlug ihm mit dem linken Vorderhof auf die Schulter, dass es nur so krachte. Aua, brümmelte Ringelhut. Konrad drohte dem Rappen mit dem Finger. Wenn Sie mir meinen Onkel kaputt machen, rief er, kriegen Sie es mit mir zu tun. Das Pferd schob die Unterlippe zurück, dass man das weiße Gebiss sehen konnte und lachte lautlos in sich hinein. Dann entschuldigte es sich vielmals. Es sei nicht so gemeint gewesen. Schon gut, sagte Onkel Ringelhut und rieb sich das Schlüsselbein. Aber das nächste Mal müssen Sie was vorsichtiger sein, geschätzter Negro Caballo. Ich bin keine Pferdenatur. Ich werde aufpassen, versprach der Rappe, so wahr ich der beste internationale Rollschuhakt unter den Säugetieren bin. Und dann guckten sie alle drei zum Fenster hinaus. Das Pferd bekam, als es auf die Straße heruntersah, einen Schwindelanfall, wurde vor Schreck blass und klappte die Augendeckel zu. Erst als Konrad meinte, es solle sich was schämen, machte es die Augen langsam wieder auf. Kippen Sie bloß nicht aus dem Fenster, warnte Ringelhut. Das fehlt gerade noch, dass ein Pferd aus meiner Wohnung auf die Johann-Meyer-Straße runterfällt. Negro Caballo sagte, wissen Sie, unser eins hat so selten Gelegenheit, aus dem dritten Stockwerk zu sehen. Aber jetzt geht es schon. Trotzdem wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich in die Mitte nehmen wollten. Besser ist besser. Das Pferd postierte sich nun also zwischen Onkel und Konrad, steckte den Kopf weit aus dem Fenster und fraß vom Balkon des Nachbarn zwei Fuchschen und eine Begonie mit Stumpf und Stiel. Nur die Blumentöpfe ließ es freundlicherweise übrig. Plötzlich gab es auf der Straße einen Heidenlärm. Da stand nämlich ein kleiner, kugelrunder Mann, wedelte mit Armen und Händen, strampelte mit den fetten Beinchen und schrie wie am Spieß. »Das geht entschieden zu weit«, kreischte er aufgebracht. »Augenblicklich nehmen Sie das Pferd aus dem Fenster. Kennen Sie die Hausordnung noch immer nicht? Wissen Sie nicht, dass es verboten ist, Pferde mit in die Wohnung zu bringen, was?« »Wer ist denn der Knirps?«, fragte Konrad. »Ach, das ist bloß mein Hauswirt«, antwortete Onkel Ringelhut. »Clemens Waffelbruch heißt er.« »So eine Unverschämtheit Ihrerseits«, schrie der kleine dicke Herr Waffelbruch. »Die Blumen, die diese Schindmeere von Lehmanns Balkon widerrechtlich entfernt und gefressen hat, werden Sie gefälligst ersetzen, kapiert?« Da lief dem Pferd ein Schauder übers schwarze Fell. Hoho, beleidigen ließ es sich nicht. Es kriegte einen der leer gefressenen Blumentopf zu fassen und ließ ihn senkrecht aus dem Fenster fallen. Der Blumentopf sauste, als habe er es außerordentlich eilig, abwärts und bumste dem schreienden Hauswirt mitten auf den steifen Hut. Herr Clemens Waffelbruch knickte in die Knie, schwieg verdutzt und blickte wieder nach oben, zog seinen demolierten Hut und sagte zitternd, nichts für ungut. Dann stolperte er rasch ins Haus. Wenn der Kerl nicht gegangen wäre, sagte das Pferd, hätte ich ihm nach und nach den ganzen Balkon auf den Hut geschmissen. Das wäre mir entschieden zu teuer geworden, meinte Onkel Ringelhut, gehen wir lieber wieder ins Zimmer. Negro Caballo wieherte belustigt und dann spazierten sie ins Zimmer zurück und spielten zu dritt Dichterquartett. Das Pferd gewann, wie es wollte. Es kannte alle klassischen Namen und Werke auswendig. Onkel Ringelhut hingegen versagte völlig. Als Apotheker, der er war, wusste er zwar, was für Krankheiten die Dichter gehabt hatten und womit sie kuriert worden waren und woran sie gestorben waren, aber ihre Romane und Dramen hatte er samt und sonders verschwitzt. Es ist kaum zu glauben, doch er behauptete tatsächlich, Schillers Lied von der Glocke sei von Goethe. Mit einem Mal sprang Konrad hoch, warf seine Quartettkarten auf den Tisch, rannte zum Bücherschrank, riss die Tür auf, holte ein dickes Buch aus der obersten Reihe, setzte sich auf den Teppich und blätterte aufgeregt. »Wir möchten nicht aufdringlich sein«, sagte der Onkel, »aber vielleicht erklärst du uns, warum du einfach vom Tisch fortrennst und uns im Stich lässt. Übrigens fehlt mir noch ein Lustspiel von Gotthold Ephraim Lessing. Ich weiß nur, dass Lessings Frau, eine gewisse Eva König, kurz nach der Geburt eines Kindes starb und das Kind starb ein paar Tage später und Lessing selber lebte dann auch nicht mehr lange.« »Ein Lustspiel ist das gerade nicht, was sie uns damit teilen«, bemerkte das Pferd spöttisch. Dann presste es sein Maul an Onkel Ringelhuts Ohr und wisperte, »Minna von Barnhelm«. Der Onkel schlug ärgerlich auf den Tisch. »Nein, Eva König hieß die Frau, nicht Minna von Bornholm.« »Krutzi Türken«, brummte der Gaul, »Minna von Barnhelm war doch nicht Lessings Frau, sondern ein Lustspiel hieß so.« »Aha«, rief Ringelhut, »warum haben Sie das nicht gleich gesagt?« »Konrad, rück mal die Minna von Bornholm raus.« Konrad saß auf dem Tisch, blätterte in dem Buch und schwieg. »Möchten Sie meinen Herrn Neffen mal mit einem wohlgezielten Hufschlag aus seinem Anzug stoßen?« fragte Ringelhut den vierbeinigen Gast. Da trottete das Pferd zu Konrad hinüber, packte ihn mit den Zähnen an seinem Kragen und hob ihn hoch in die Luft. Aber Konrad merkte gar nicht, dass er nicht mehr auf dem Teppich saß, sondern er blätterte, obwohl ihn das Pferd in die Luft hielt, nach wie vor in dem Buch und zog Sorgenfalten. »Ich kann sie nicht finden, Onkel«, sagte er plötzlich. »Wen?«, fragte Ringelhut. »Die Minna?« »Die Südsee«, sagte Konrad. »Die Südsee?«, fragte das Pferd erstaunt. Weil es aber beim Reden das Maul aufmachen musste, fiel Konrad mit Getöse aufs Parkett. »Ein Glück, dass Mühlbergs Kronleuchter schon runtergefallen ist«, meinte der Onkel und rieb sich befriedigt die Hände. »Aber was machen wir bloß mit dieser Südsee?« Er wandte sich zu dem Pferd. »Mein Neffe muss nämlich bis morgen einen Aufsatz über die Südsee schreiben.« »Weil ich gut rechnen kann«, erklärte Konrad missvergnügt. Das Pferd überlegte einen Augenblick. Dann fragte es den Onkel, ob er am Nachmittag Zeit habe. Das Pferd überlegte einen Augenblick, dann fragte es den Onkel, ob er am Nachmittag Zeit habe. »Klar«, sagte Ringelhut, »donnerstags habe ich in meiner Apotheke Nachtdienst.« »Ausgezeichnet«, rief Negro Caballo, »da gehen wir rasch mal hin.« »In die Apotheke?«, fragten Konrad und der Onkel wie aus einem Munde. »Ach wo«, sagte das Pferd, »in die Südsee natürlich.« Und dann fragte es, »darf ich mal telefonieren?« Onkel Ringelhut nickte und das Pferd trabte ans Telefon, nahm den Hörer von der Gabel, wählte eine Nummer und sagte, »Hallo, ist dort das Reisebüro für Zirkuspferde? Ich möchte das Riesenross persönlich sprechen. Selbst am Apparat? Wie geht's denn? Die Mähne wird grau. Ja, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Also hören Sie, wie komme ich auf dem kürzesten Weg nach der Südsee? Ich will am Abend schon wieder hier sein. Schwierig? Riesenross, machen Sie keine Geschichten. Wo ich bin? Johann Meyer, Straße 13, bei einem guten Bekannten, einem gewissen Ringelhut. Was? Na, das ist ja großartig. Heißen Dank, mein Lieber.« Das Pferd wieherte zum Abschied dreimal ins Telefon, legte den Hörer auf, drehte sich um und fragte, »Herr Ringelhut, befindet sich auf Ihrem Korridor ein großer, geschnitzter Schrank? Es soll ein Schrank aus dem 15. Jahrhundert sein.« »Und wenn dem so wäre«, sagte Ringelhut, »was um alles in der Welt hat so ein alter Schrank mit der Südsee und Ihrem Riesenross zu tun?« »Wir sollten in diesen Schrank hineingehen und dann immer geradeaus, in knapp 2 Stunden wären wir in der Südsee«, erklärte das Pferd. »Machen Sie keine faulen Witze«, bat Onkel Ringelhut. Konrad aber raste wie angestochen in den Korridor hinaus, öffnete die knarrenden Türen des alten großen Schrankes, der dort stand, kletterte hinein und kam nicht wieder zum Vorschein. »Konrad«, rief der Onkel, »Konrad, du Lausejunge!« Aber der Neffe gab keinen Laut von sich. »Ich werde verrückt«, versicherte der Onkel, »und warum antwortet der Bengel nicht?« »Er ist sicher schon unterwegs«, sagte das Pferd. Da kannte Ringelhut kein Halten mehr. Er rannte hinaus zum Schrank, blickte hinein und rief, »Wahrhaftig, der Schrank hat keine Rückwand!« Das Pferd, das ihm gefolgt war, meinte vorwurfsvoll, »Wie können Sie daran zweifeln? Klettern Sie nur auch hinein!« »Bitte, nach Ihnen«, sagte Onkel Ringelhut, »ich bin hier zu Hause.« Das Pferd setzte also die Vorderhufe in den Schrank, Ringelhut schob aus Leibeskräften, bis der Gaul im Schrank verschwunden war. Dann kletterte der Onkel ächzend hinterher und sagte verzweifelt, »Das kann ja gut werden.«